Wenn mir der Mond erzählt, dass dir die Liebe fehlt, dann sag ich leis zu dir, es gibt noch Millionen auf dieser großen Welt. Jemand, der dir gefällt, schau dich nur einmal um, es wird sich lohnen. Leb und versteck dich nicht, mach es doch so wie ich. Irgendwann sucht sie dich und du wirst fliegen. Schalt dein Radio ganz laut, hör dir diesen Schlager an ganz laut. Und dann tanz, tanz, tanz dich durch die Nacht. Schalt dein Radio ganz laut, hör dir diesen Schlager an ganz laut. Und dann tanz, tanz, bis das Leben lacht. Zu einem Rendezvous, lass mal ein Blind Date zu. Hab mal nen One-Night-Stand, was spricht schon dagegen? Solang du dein Leben lebst, hoch auf den Wolken schwebst und dabei Glück erlebst, auch das ist Liebe. Schlager an, ganz laut und dann.